Das Ministerium für Kultur war noch dasselbe schäbige Gebäude, nicht weit vom Van Dusenplatz. Aber hinter dem schäbigen Schreibtisch im schäbigen Büro saß nicht mehr Dr. Gödel Escherbach, Gott hab ihn selig. Jetzt saß da eine Frau wie eine Stahlfeder. Grau, hart, dünn, gespannt. Cornelia Schrödinger, MA, Dezernentin für Museen und kulturellen Austausch. Setzen Sie sich, Herr Jonas. MA? Magistra Artium, ein akademischer Titel, Medienwissenschaft, Universität Babylon. Und wo haben Sie studiert, Herr Jonas? Uni Feuerland, Nahkampf- und Guerillatechnik. Der Antarktische Krieg, ich verstehe. Zur Sache, Herr Jonas. Im November 2010, vor rund 2,5 Jahren, haben Sie für uns einen Auftrag ausgeführt. Sie haben damals ordentliche Arbeit geleistet, Herr Jonas. Und vor allem waren Sie recht preiswert. Die Kultur hat nie Geld, das ist bekannt. Wenn ich Sie wieder mal besuche, Frau Cornelia Schrödinger, MA, Dezernentin für Museen und so weiter, dann bringe ich mein Poesiealbum mit und Sie können mir Ihre gute Meinung schriftlich geben. War das alles? Nehmen Sie wieder Platz, Herr Jonas. Das Dezernat hat einen neuen Auftrag für Sie. So, aber das sage ich Ihnen gleich. Ins wilde Kusbekistan fahre ich nicht nochmal. Eine Todestour ist genug für Jonas. Keine Sorge, Herr Jonas. Sie bleiben in Babylon. Und? Und was? Ich bleibe in Babylon und tue was? Eine Kleinigkeit, Herr Jonas. Sie bringen uns Ramses zurück. Ramses? Welchen Ramses? Den zweiten, Herr Jonas. Ramses den zweiten. Sie wissen doch, wer das ist. Weiß er nicht, wetten? Die was von gehört. Keinen blassen Schimmer. Also dann. Alle mal herhören. Kurze Nachhilfe aus Meyers Brockhaus für historische Eliten und geistig Unterbelichtete. Jawohl, genau Sie sind gemeint, Herr von und zu Jonas. Ramses II, ägyptischer Pharao, geboren um 1300 vor Christus als Sohn des Pharao Seti I., kam an die Regierung 1279 vor Christus, starb 1213 vor Christus, bedeutendster Pharao der 19. Dynastie, immense Bautätigkeit, aggressive Außenpolitik, intensives Familienleben, 100 Frauen, weit über 200 Kinder. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü heißt er, kurz Sam oder auch Sammy. Ich bin der Geist, der stets was weiß. Verbal, wie Sie hören. Überverbal möglicherweise. Manche meinen, er leidet an verbalem Durchfall. Bitte, bitte, Diarrhö, wenn schon, ne? Und diese Dame, Sammy, ist Frau Schrödinger. M-A, alles klar. M-A, M-B, M-C, M-C Quadrat, E gleich M-C Quadrat, Quad, Erat, Demonstranten, du! Nett, so klein und so laut. Kann man es abstellen? Wehe, wehe, sage ich euch, und abermals wehe. So ihr euch solches unterfanget, wird über euch kommen heulende Zähne schnattern. Zähne flattern, Zähne knattern, Zähne plattern. Man kann. Zähne knattern. So. Wir waren bei Ramses. Habe ich Sie richtig verstanden, Frau Schrödinger, M.A.? Ich soll Ihnen einen ägyptischen Pharao zurückbringen, der seit gut 3000 Jahren tot und begraben ist. Nicht begraben, Herr Jonas. Darum geht es ja gerade. Um die Mumie von Ramses II. Ja, und? Sagte Jonas. Und die Dame mit dem akademischen Titel erklärte es ihm. Kurz, in einfachen Worten. Reader's Digest für Bildungsbanausen. Im Museum für internationale Kulturgeschichte, gleich neben dem Ministerium, war eine Ausstellung gelaufen. Macht und Magie des Pharaonenreiches. Einmalige Stücke, sagte Frau Schrödinger im Arm. Leihgaben aus Kairo. Glanznummer war die Originalmumie des alten Ramses II, des größten aller Pharaonen. Zu Hunderttausenden waren sie geströmt, die Babylonier. Bis vorgestern. Da wurde die Ausstellung geschlossen. Am 6. Juni 2013. Und am nächsten Morgen war die Mumie verschwunden. Zusammen mit ein paar weniger bedeutenden Ausstellungsstücken, Möbel, Schmuck und dergleichen. Und zusammen mit dem leitenden Ägyptologen des Museums, Dr. Juniper. Na, so ein Zufall. Was sagst du dazu, Sammy? Aha, aha, aha. Das denke ich auch. Warum haben Sie sich nicht an die Polizei gewandt, Frau Schrödinger, M.A.? Unmöglich, Herr Jonas. Die Affäre darf nicht an die Öffentlichkeit dringen. Können Sie sich vorstellen, wie die Ägypter reagieren, wenn sie davon erfahren? Es käme zu außenpolitischen Komplikationen, zu innerpolitischen Konsequenzen. Stühle wackeln, Köpfe rollen. Zum Beispiel der von Cornelia Schrödinger, MA-Dezernentin. Wir müssen die Sache intern regeln. Aber im Ministerium gibt es natürlich keinen, wie soll ich mich ausdrücken, keinen kriminologischen Experten. Wir brauchen Hilfe von außen, einen Privatdetektiv. Oh, Babylon, du große Stadt, wo es keine Detektive hat, bloß einen, den meinen. Den einzigen, den letzten. Jonas heißt er. Nur Jonas. Haben Sie Probleme? Rufen Sie Jonas, den letzten Detektiv. Jonas macht alles. Im Rahmen. Jonas kennt sich aus im großen Dschungel Babylon. Jonas schlägt sich durch. Jonas gibt sich Mühe. Wir haben uns an Sie erinnert, Herr Jonas. Leidlich effizient, diskret, billig. 90 Euro pro Tag, nicht wahr? 120 plus Spesen, alles wird teurer. Auch ein Privatdetektiv. Nun, Herr Jonas, auch das wird sich unter Umständen erschwingen lassen. Wie schön. Es scheint, dass Ihr Ägyptologe, dieser Doktor, wie heißt er? Juniper August. Ruhe! Ja. Es scheint, dass dieser Juniper Ihren Ramses geklaut hat. Oder wie sehen Sie das, Frau Schrödinger-Immer? Ja, wie sehen Sie das? Zwiespältig, Herr Jonas. Einerseits bin ich gezwungen, Ihnen zuzustimmen. Die Sicherungen wurden außer Kraft gesetzt, die Sperrenumgang, die speziell gesicherten Mumienboxen aus Plastiplex problemlos geöffnet. Keine Schrammen, keine Einbruchsspuren. Und Dr. Juniper besaß alle Schlüssel, kannte alle Sicherheitscodes. Verschwunden ist er auch. Klarer Fall, sollte man meinen. Einerseits. Und andererseits, Frau Schrödinger-Immer? Andererseits, Herr Jonas, kann ich mir beim besten Willen Dr. Juniper nicht als Erpresser vorstellen. Er ist Ägyptologe, lebt nur für die Wissenschaft. Erpresser? Wer sagt was von Erpressung? Das hier, Herr Jonas. Ein Fax, kein Absender. Also nicht zurückzuverfolgen. Lesen Sie. Betrifft Austausch Pharao gegen 100.000 Euro in bar. Wann? 8. Juni 2013, 23 Uhr. Heute Abend. Wo? Babylon, Planquadrat OX13BQ. Das ist an der Grenze zum Reservat, wo das Giganthotel steht. Was haben Sie, Herr Jonas? Judith. Vor einem Jahr war sie umgebracht worden. In Planquadrat OX13BQ. Und ein paar Tage später hatte Jonas sie gerecht. In Planquadrat OX13BQ. Das hatte ich. Aber das sagte ich nicht. Entführung einer Mumie zwecks Lösegelderpressung. Sie wollen darauf eingehen, Frau Schrödinger-Immer? Ich muss wohl. Und ich soll den Austausch durchführen? Deshalb habe ich Sie kommen lassen, Herr Jonas. Verstehe ich nicht. Bei einer so einfachen Kiste, warum nicht einer Ihrer Museumswächter? Warum ein, wie war das, kriminologischer Experte? Es gibt ein Problem, Herr Jonas. Das Geld. Die Kultur hat keins. Jedenfalls keine 100.000. Wie viel können Sie locker machen? 10.000, maximal. Tja, und der Rest? Ihre Sache, Herr Jonas. Lassen Sie sich was einfallen. Papier! Papier? Was heißt Papier? Na, was wohl, hochgeschätzt akademisch titulierte Amtsschimmeline. Klopapier, Löschpapier, Briefpapier, Buntpapier. Mit Nichten und Neffen. Sondern, Sammy? Altpapier, du Pappkopf! Das Ministerium für Kultur ist eine altmodische Institution. Da gibt's sowas in Mengen. Nicht wahr, gnädige Frau? So machen wir's, Frau Schrödinger-Immer. Setzen Sie einen Hilfsknecht dran. Lassen Sie Altpapier zuschneiden, Euroformat. Dann besorgen Sie einen Koffer. Das Papier nach unten und obendrauf, gut sichtbar, die echten 10.000. Das schöne Geld. Halten Sie das wirklich für nötig, Herr Jonas? Ein bisschen müssen Sie schon opfern, Frau Schrödinger-Immer. Für Ihren Ramses. Und für Ihren Stuhl. Ein Fahrzeug brauche ich auch. Es wird bereitstehen, mit Koffer und Inhalt. Im Hof des Ministeriums, heute Abend 9.30 Uhr. Seien Sie pünktlich, Herr Jonas. Ich hätte es mir denken können. Das Dienstfahrzeug des Ministeriums war ein altersschwaches E-Motorrad mit Beiwagen. Der Koffer war aus Pappe. Aber die echten Euros waren drin. Und die falschen fielen nicht auf. Wenigstens etwas. Nacht, kurz vor 11. Planquadrat OX13BQ. Rechts am Horizont der Gipfel des Giganthotels im warmen Schein der Holoprojektionen. Links das Reservat. Ein unendliches schwarzes Loch. Scharfkantige Ruinen, rotierende Nebelspiralen, dunkle Geräusche in der Ferne. Freaks. Nachtmenschen. Ich hatte den Motor abgestellt und wartete. Unter einer flackernden Straßenlaterne. Sammy sang leise Lili Marleen. Punkt 11 kamen sie. Aus dem Reservat. In einem Panzerwagen. Ein bleicher Riese mit Laserstrahler. Und eine bucklige Frau. Der Riese sah aus wie ein Klonkiller. Er blieb neben dem Wagen stehen, Stumm. Aufmerksam. Die Frau zog ein längliches Bündel aus der Ladeklappe. Ramses? Was denken Sie denn, wer da drin ist? Die Bürgermeisterin von Babylon? Typisch Kulturministerium. Einen echten Vollidioten haben Sie uns geschickt. Hoffentlich haben Sie das Geld nicht vergessen. Pinke, pinke, verstehen Sie? Euros. 100.000 Euros. Hier im Koffer. Aufmachen. Wollen Sie nachzählen? Wozu? Um uns reinzulegen, sind Sie viel zu dämlich. Nehmen Sie sich die Mumie und grüßen Sie Ihre Chefin schön von meinem Chef, Dr. Frankenstein. Und von mir, Igora heiße ich. Nicht vergessen. Sie fuhren. Zurück ins Reservat. Ich fuhr. Zurück ins Ministerium. Mit Ramses im Beiwagen. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Sicher, die Sache war glatt gegangen. Zu glatt. Das machte mir Sorgen. Ich wuchtete die Mumie in Frau Schrödingers Büro. Sie war schwer. Viel schwerer, als ich mir so einen vertrockneten Pharao vorgestellt hatte. Frau Dezernentin wickelte höchstpersönlich die Verpackung ab. Und da gab es eine Überraschung. Unter den Bandagen steckte kein toter alter Ägypter, sondern ein toter neuer Ägyptologe. Dr. Juniper! Das ist Dr. Juniper! Mit durchgeschnittenem Hals. Deshalb war das Paket so schwer. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen, Herr Jonas. Sie lassen sich 10.000 Euros aus meinem Etat abnehmen, bringen mir dafür die Leiche von Dr. Juniper und jetzt stehen Sie da und zucken die Achseln? Haben Sie die Güte, sich zu äußern? Sieht so aus, als ob Sie uns reingelegt haben, Frau Schrödinger immer. Uns, Herr Jonas? Sie sind reingelegt worden, Herr Jonas. Sie ganz allein, Herr Jonas. Sie haben versagt, Herr Jonas. Immer mit der Ruhe, Frau Schrödinger immer. Das war nur die erste Runde. Die nächste gewinnen wir. Wir wissen jetzt mehr. Dr. Juniper kann nicht der Drahtzieher gewesen sein. Diese Igora mit ihrem Klo... Interessiert mich nicht, Herr Jonas. Sie sind gefeuert. Sie, kriminologischer Experte für 120 Euros plus Spesen. Wegen krasser Unfähigkeit. Nein. Apropos 120 Euros, die habe ich noch zu kriegen. So? Bringen Sie mir Ramses. Dann können wir darüber reden. Unter Umständen. Die Tür ist gleich hinter Ihnen, Herr Jonas. Na bitte, mein ungutes Gefühl. Frau Schrödinger immer hatte recht. Jonas war aufs Kreuz gelegt worden. Die Gegenseite auch, aber das tröstete mich nicht. Ich war sauer. Wenn Jonas sauer ist, dann wird er stur. Ich würde am Ball bleiben, das nahm ich mir fest vor, als ich über den nächtlichen Van Dusenplatz ging. Nicht wegen der paar Euros. Jedenfalls nicht nur. Es galt, die professionelle Ehre eines Privatdetektivs wiederherzustellen. Wunderschön gesagt, Meister. Aus dem Munde direkt ins Bösi-Album. Vor dem großen Tore steht ein Weihnachtsmann, singt von seiner Lore so schön und laut er kann. Du gehst mir auf die Nerven, Sam. Spiel was anderes. The time, die goes nun bei, das ist was auch mein Ei. Gefällt mir auch nicht, Schluss mit dem Gedudel. An die Arbeit, Sam, wo steigen wir ein? Dr. Juniper, euer Fragwürden. Dr. Juniper selig. Blutige Leiche im Postpaket. Oder vom Ägyptologen zur Mumie in nur 2 Tagen. Gebrauchsanweisung liegt bei. Schön wär's, Sammy. Was wissen wir über Juniper? Melde Gehorsam. Wenig, Herr Stabsarzt. Ach, da habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich im System des Museums mal umsehen. Oh, gewiss doch, sie hat Sammy auch getan. Brav, beflissen und beharrlich. Und? Der Juniper war ein solcher, welcher niemals nicht auffiel und insofern sich datenmäßig wenig niederschlug. Ein The Bodie, wie wir Fremdsprachler zu sagen pflegen. Ein bisschen was wirst du doch wohl gefunden haben. Ein babylonisch Sprichwort kündet, ein kleiner Hund scheißt kleiner Haufen. Und was hat das mit Dr. Juniper zu tun? Ja, ganz und gar nicht, Chef, nur so. Fiel's mir gerade ein. Dr. Juniper, Sam, schieß los. Zu Befehl, losschießen. Juniper, Adalbert, Doktor, viel Ägyptologe am Museum für internationale... Bekannt, Sammy, längst bekannt. Es wird gebeten, den Fluss der Gedanken tunlichst nicht zu unterbrechen. Gedanken? Habe ich Gedanken gehört? Es geht weiter, Damen und Herren. geboren 22.02.1963, wohnhaft Museum für internationale Kulturgeschichte. Irrtum, Sammy, da hat er gearbeitet. Und gewohnt, euer Vorstelligkeit. In einem Verschlag neben seinem Arbeitszimmer. Ja, Weltbett, Nasszette, Kleiderständer. Hobbys keine. Freund, Lieb- und Partnerschaften keine. Privatleben keins. In Worten, keines. Ende der Durchsage. Das ist wirklich nicht viel, Sammy. Hab ich nicht gesagt, Monsignore. Total tote Hose. Ja, wo soll man da anfangen? Zum Beispiel damit. Jeden Freitag verließ Dr. Juniper das Museum kurz vor 10 und kurz vor 11 kam er zurück. Plötzlich war sie aufgetaucht, aus dem Schatten, geräuschlos. Eine junge Frau, apart, irgendwie exotisch, orientalisch, ägyptisch genauer gesagt. Ich beschloss, sie Nofretete zu nennen. Irgendwo hatte ich sie schon gesehen, im Planck-Quadrat OX13BQ, vor dem Ministerium, vielleicht. Seit etwa einem Jahr tut er das, Freitagvormittag 10 bis 11. Jeden Freitag? So gut wie. Woher wissen Sie das? Wir wissen viel, Jonas. Wissen Sie auch, wohin Juniper gegangen ist, jeden Freitag 10 bis 11? Warum nicht hierher? Sie zeigte auf ein Türschild, an einem der alten Häuser, die rund um den Platz stehen. Ein Messingschild mit altmodischen eckigen Buchstaben. Sammy knipste seine Lampe an. Und Jonas las. Dr. Phil, Dr. Med, Gloria Zapp, Psychotherapie, Psychologie, Psychogymnastik. Alle orthodoxen Schulen, Freud, Jung, Reich, Strunk. Bei attestierter Gemeingefährlichkeit staatliche Kostenübernahme möglich. Sowas. Ist es nicht zu und zu komisch, Frau Nachbarin? Was, Sammy? Na, was, Sammy? Dass die berühmtesten Psychologen nur eine einzige klitzekleine Silbe ihr eigen nennen, namensmäßig betrachtet. Ja, und? Ich könnte dies... Kuriose Kaktum, Korrektur, könnte dies kuriose Faktum nicht gewisse Rückschlüsse auf die von Ihnen gewählte Wissenschaft nahelegen? Halt uns nicht auf. Sie meinen, Juniper ist jeden Freitag zu dieser Psycho... Nofretete? Ja, wo steckt sie denn? Verschwunden, so still und klammheimlich, wie sie kam. Mysteriös. Du sagst es, Jenny. Glauben wir ihr? Da eine erfolgversprechendere Möglichkeit uns vorerst mangelt, Exzellenz. Folgen wir kühn dem Winke des Schicksals. Sammy, wink mit dem Zaunpfahl, meinst du, ja? Hm? Na gut, also gleich morgen früh. Ja. Frau Dr. Dr. Zapp hatte ein handfestes Wesen und einen kräftigen Händedruck. Außerdem hatte sie viel zu tun. Aber nicht nur deshalb wollte sie Jonas nicht sagen. Professionelle Diskretion, Herr Jonas. Ärztliche Schweigepflicht. Für Sie Fremdworte, nehme ich an. Kommen Sie mal wieder runter, Frau Doppeldoktor. Ich will ja gar nicht wissen, was Juniper für Meisen oder Macken hatte. Ob er Zwangsneurotiker war oder Bettnässer. Ob er nicht mehr Selbstwertgefühl hatte als... Eine durchgesessene Klobrille. Danke dir, Sammy. Bitte. Ich brauche nichts als einen ganz kleinen Hinweis. Damit ich den erwischen kann, der ihn umgebracht hat. Umgebracht? Dr. Juniper? Dr. Juniper ist tot, Frau Doppeldoktor Zapp. Zap, zap. Ermordet. Ein Augenblick, Herr Jonas. Ich muss meinem Vorzimmerrobot was sagen. Achtung, Freitag 10 bis 11, Termin kann neu vergeben werden. Was Sie mir da erzählen, Herr Jonas, ändert die Situation. Na, also. Ein wenig. Lediglich graduell, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ist Ihnen in letzter Zeit an Dr. Juniper irgendwas aufgefallen? Was Besonderes? Auf Einzelheiten kann ich natürlich nicht eingehen. Er hat 2-3 Mal seinen Termin abgesagt. Warum? Weil er wichtige Besprechungen hatte. Mit einer wichtigen Person, hat er behauptet. Sonst noch was? Dr. Juniper war in ausgesprochen guter Stimmung. Sehr ungewöhnlich. Richtig euphorisch war er. Weshalb? Wegen der Schlacht von Kadesh. Weshalb? Schlacht von Kadesh, ungebildeter Knochen. Im Jahre 1274 vor Christus. Ägypter unter Ramses II. Aha. Wie der Hethiter unter König... König von Chattusili? Nein, falsch. Muwatalli? Jawohl, der war's. König Muwatalli. Mein Gott, diese hethitischen Namen. Und wer hat gewonnen? Ramses oder dieser Mumawali, dieser Hethiter? Dies, oh mein wissbegieriger Freund, ist bis zum heutigen Tage unbekannt geblieben. Der genaue Ausgang der Schlacht von Kadesh gilt als eines der größten ungelösten Rätsel der Ägyptologie. Genau das hat Dr. Juniper auch gesagt. Und dann hat er erklärt, ganz stolz, das Rätsel der Schlacht von Kadesh und ein paar andere würden in nächster Zeit ein für alle Mal gelöst werden. Und zwar durch ihn, Juniper, und seinen persönlichen Einsatz. Der erste Patient. Ihre Zeit ist um, Herr Jonas. Letzten Freitag hat Juniper mir übrigens eine interessante Frage gestellt, ob zur Förderung der Wissenschaft auch Dinge getan werden dürfen, die ethisch und juristisch womöglich nicht völlig einwandfrei sind. Und was haben Sie geantwortet, Frau Doppeldoktor? Nichts, die Frage war zu allgemein und Dr. Juniper lehnte es ab, sie zu konkretisieren. Viel war das auch nicht, aber besser als nichts. Stoff zum Nachdenken. Zurück zur Basis. Sprich Einzimmer-Büro-Apartment. Klein, aber mein. Ich stieg aus dem Lift, ging über den Korridor. Dunkel wie immer. Ein intensiver Duft nach Schimmel und kaltem Sojakaff. Wie immer. Soweit nichts Besonderes. Aber dann ging's los, kurz vor meiner Tür. Sammy fing an durchzudrehen. Plötzlich heulte er los wie ein beschuggenes Nebelhorn. Was ist los, Sammy? Dein unwürdiger Sklave windet sich vor dir im Staube, o Sultan des Weltalls. In Sackleinwand schleicht er einher, Aschehäufel, der auf sein gesagtes Haupt. Oh, bitte, der Herrscher der Gläubigen, nicht aus dem Fenster meißen, nicht in die Schrottmühle. Was ist denn, was hast du? Sammy hat kaum vermag es, über die bleichen Lippen zu bringen. Du hast keine Lippen, Sammy, und kein Haupt, und erst recht keinen Grund, so ein Theater zu machen. Doch, großwichtiger Boss, Jimmy hat was vergessen. Nein. Doch, ein signifikantes Faktum im Fall Juniper, Chef. Zur Kenntnis genommen, abgelegt und vergessen. Hör auf zu heulen, Sammy, und spuck's endlich aus, dein Faktum. Nur hören ist gehorchen, allgewaltiger Schar. So vernimm denn. Es war zu finsterer Mitternacht im Ministerium, da geschäftige Hände jene Mumie enthüllten, welche keine Mumie war. Vielmehr die ermordete Leiche des Dr. Juniper. Sam ist nicht nur eine Heulboje. Sam ist auch unter anderem ein Geigerzähler. Und der hatte beim Auswickeln was registriert. Eine relativ hohe Becquerelstrahlung aus Bandagen und Leichen. Radioaktivität dieser Größenordnung gibt es in und um Babylon nur an einer Stelle. Dem sogenannten Grausektor. Mitten im Reservat. Naja, wo damals die Taschenatombombe hochging. Bumm! Im Grausektor war sie die Leiche. Das hast du mir unterschlagen, Seth. Ja. Einfach vergessen. Ja. Was mache ich mit dir? Wenn Lord Sammy vielleicht ein leckeres Lecithin-Programm erstehen würden. Was war das? Es fuhr ein Stuhl in die Hoheit Residenz. Da ist jemand. Ganz ruhig, Sammy. Ja. Hände hoch. Salam alaikum, Jonas. Stecken Sie Ihren Laserstrahler weg. Das ist meiner. Ich tue Ihnen nichts. Nofretete. In meinem Sessel. Entspannt. Die schönen Beine übereinander geschlagen. Inmitten einer sehr viel weniger schönen Unordnung. Alles war geöffnet, umgestürzt, durchwühlt. Was hatte sie gesucht? Ramses den Zweiten. Bei Jonas? Warum nicht? Jonas hätte sich die Mumie beim Austausch übergeben lassen und dann für sich behalten können, um das Ministerium ein zweites Mal zu erpressen. Hätte Jonas. Hatte aber nicht. Davon habe ich mich überzeugt, Jonas. Sie sind sauber. Zu gütig. Und darum habe ich mich entschlossen, Ihnen, wie sagt man hier, sauberen Wein einzugießen. Gießen Sie los. Ich bin Ägypterin. Habe ich mir gedacht. Wissen Sie, wie ich Sie getauft habe? Vorhin auf dem Fandusenplatz. Nofretete. Danke. Nennen Sie mich ruhig weiter so. Was ist schon ein Name? Oh, Fall und Blau. Knall und Bauch. Es reicht, Sammy. Ja, Schall und Bauch. Shakespeare. Ich arbeite für unsere Altertümerverwaltung. Im verdeckten Außendienst. Oh, das heißt, Sie sind ägyptische Geheimagentin. wenn Sie es so romantisch ausdrücken wollen, Jonas. Man hat mich nach Babylon geschickt, um auf die Leihgaben für Ihre Ausstellung zu achten. Vor allem natürlich auf die Mumie unseres großen König Ramses. Es hat wohl nicht so recht geklappt. Ich habe meinen Auftrag nicht erfüllt. Ich habe versagt. Wie Sie, Jonas. Jetzt haben wir beide das gleiche Ziel. Ramses II. Zu finden. Ich schlage vor, wir tun uns zusammen. Wir teilen unsere Informationen und gehen gemeinsam vor. Einverstanden. Teilen wir unsere Informationen. Sie fangen an, Jonas. Nicht doch. Jonas ist Kavalier. Nach Ihnen, Nofretete. Gut. Passen Sie auf. Vor etwa einem Vierteljahr haben Unbekannte versucht, Napoleons Grab im Pariser Invalidendom aufzubrechen. Ohne Erfolg. Was hat das mit unserem Fall zu tun? Warten Sie ab. Etwas später hörten wir von mysteriösen nächtlichen Grabungen in Berlin, auf dem Gelände der alten Reichskanzlei, wo heute das gigantische Denkmal der Vereinigung steht. Sieht aus, als ob jemand tote Herrscher sammelt. Napoleon, Hitler... Und jetzt Ramses II. Interessant, nicht wahr? Sie sind dran, Jonas. Was haben Sie bei der Psychotherapeutin erfahren? Ich sagte es ihr. Und ich sagte ihr auch, was Sammy mir gerade gebeichtet hatte. Also in diesen, wie hieß das? Diesen Grausektor führt die Spur. Im Grausektor aber ist's fürchterlich. Nicht geheuer ist es dort. Geister gibt's an jenem Ort. Wirklich, Sammy? Ja, radioaktive Geister. Und über ihnen ragt in den verhangenen Himmel dreuend und grauselig der Schrecken aller Schrecken Frankensteins Burg. Oh. Ugarte. Keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Bravo, Sammy, heißt das. Gut gemacht, Sammy. Danke, Sammy. Was würde ich ohne dich tun, Sammy? So eine... Ugarte. Dr. Victor Ugarte. Vor Jahren eine leuchtende Hoffnung der Wissenschaft. Genialer Genetiker und Mikrobiologe. Umworben. Hofiert. Lehrstuhl an der Uni Babylon mit 20. Aussicht auf den Nobelpreis. Und dann war alles vorbei. Ganz plötzlich. Ugarte hatte heimlich für die Korporation gearbeitet. Das organisierte Verbrechen. Organlose Kuriere hatte er geklont. Und absolut furchtlose Wegwerfkiller. Das kam raus. Ugarte setzte sich ab in den Grausektor, wo sich kein Polizist hintraut. Und da saß er immer noch und forschte und klonte in seinem illegalen Labor. Frankensteins Burg heißt sie im Volksmäulchen. Igora kam aus dem Reservat mit der Mumie und mit einem Klonkiller. Ihr Chef heißt Frankenstein, hat sie gesagt. Alles passt zusammen. Ugarte hat die Königsmumie gestohlen. Mit Junipers Hilfe. Und er hat sie noch. Wozu? Warum? Vielleicht ist er Sammler. Könnte die Sache was mit Gentechnik zu tun haben? Das wird sich zeigen. Wir werden Frankenstein besuchen. Auf seiner Burg. Einfach so. Ein gemütlicher Spaziergang in den Grausektor, durchs Reservat. Sie kennen sich da doch aus, Jonas. Oder? Ja, und ob er sich auskennt, mein Herr und Meister. Aus und ein, rein und raus. Ja, ein Pfadfinder im Reservat. Ein Führer durch die Wildnis. Siehe Fall Reservat. Siehe Fall Störfalle. Siehe Fall Euro-Dschungel und so weiter und so fort. Etc. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Zeigen Sie mir den Weg auf der Karte, Jonas. Wo liegt der Grausektor? Da drüben an der Ecke, wo die großen Wolken stehen. Im Südosten von Babylon. Mitten in dem großen dunklen Fleck. Vor 15 Jahren, im Bürgerkrieg, ist das ganze Viertel draufgegangen. Seitdem existiert es nicht mehr. Offiziell. Inoffiziell ist es das Reservat. Eine Wüste aus Stein und Metall. Ein Dschungel mit eigenen Gesetzen. Wild und gefährlich. Am wildesten und gefährlichsten im Grausektor. Ich zeigte Nofretete den Weg. Durchs Reservat. Zum Grausektor. Wir sollten sofort aufbrechen, Jonas. Augenblick, nicht so schnell. Erst helfen Sie mir beim Aufräumen. Wenn Sie darauf bestehen. Aber vorher sollten wir anstoßen. Auf das Team Nofretete, Jonas. Und Sammy. Gibt's hier was zu trinken? Büro-Whisky, falls Sie die Flasche nicht ausgekippt haben. Oh, haben Sie nicht. Die Gläser sind auch noch ganz, also, dann. Cheerio, auf gute Zusammenarbeit, Frau Tete. Auf gute Zusammenarbeit, Jonas. Sie trinken ja gar nicht. Frau Tete, warum trinken Sie nicht? Ich fiel vom Schreibtisch auf den Fußboden, durch den Boden, tiefer, immer tiefer, bis nichts mehr da war. Kein Boden, kein Jonas. In meinem Kopf tobte die Schlacht von Kadesh. Mal gewannen die Ägypter, mal die Hethiter. Jonas verlor immer. Das war nicht fair. Ich machte die Augen auf. Ich lag auf dem Fußboden, in meinem Büro abhangend. Die Schlacht tobte immer noch. Nur, dass es nicht die Schlacht war. Es war Sammy. Rettete! Erhebt euch, ihr Gläubigen! Ströme zuhauf! Na los, kommt schon endlich hoch, du nasser Sack! Erwachet, erwachet, es kräht der Hahn, die Sonne betritt ihre goldene Bahn. Der Hahn heißt Sam. Und das mit der Sonne stimmt schon gar nicht. Ach, Deo gracias, Halleluja, Halleluja. Wie spät haben wir's? Er ist wieder da, er ist wieder bei sich. Er ist wieder bei Sammy, mein Jonasle. Jonas, der Große, der Einzige, der unnachahmlich. Ja, wie spät? Höre, Jonas, lass dir sagen, unsere Uhr hat 6 geschlagen und 7 Minuten und 32 Sekunden. Abends? Na, Mitternacht wird's sein. Das heißt, ich war fast 8 Stunden abgetreten. Oh Gott. Da hat mir die liebe Nofretete aber ein Teufelszeug in den Whisky gekippt. Ja, gelingt hat sie, mein Meister. Lahmgelegt, kaltgestellt. Pfui, spinne was fies. Damit sie ihren Ramses ganz alleine holen kann. Viel Glück. Das braucht sie. Wie durfte ich dies verstehen, Sir? Oh, ich hatte so eine Ahnung. Und darum habe ich ihr einen ganz besonders interessanten Weg durchs Reservat gezeigt. Über Turkestan, vorbei am Hauptquartier der Straßensamurai. Und dann in Höhlen der Nachtmenschen. Ja, das schafft sie nie, die linke Lola. Clever. Und da bist du ganz alleine drauf gekommen, du Dünnbrettwurm. Wer sich auskennt, kommt problemlos ins Reservat. Weil er weiß, wo die Lücken im Dom sind. Und die vergessenen Unterführungen. Und im Reservat kennt er die versteckten Wege durch die Trümmer. Und wenn er dann noch Glück hat, kommt er durch. Gegen Mitternacht war ich im Grausektor. Radioaktivität bedenklich, aber nicht lebensgefährlich. Laut Sam. Passendes Wetter. Heftiger Regen, Blitz und Donner. Die Klimaregulierung spielte verrückt. Das tut sie hier immer. Um Jonas graue Hügel. Eintönig und unheimlich. Und darüber blitzumzuckt. Ein hohes, finsteres Gebäude. Frankensteins Burg. Ugartes Labor, wir sind da. Also früher war das mal ein Bezirksgericht, gell? Ja, gebaut im 19. Jahrhundert. Daher das gotische Bremborium. Zacken, Zinnentürmchen. Oh, sowas fanden die geil damals. Beachten Sie vor allem die stilischen Spitzbögen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich denke nicht daran. Und woran, sofern die Frage erlaubt wäre, denken in Enzen, ja, falls überhaupt? Wie kommen wir rein? Daran denke ich. Ja, gute Frage, Kumpel. Lass uns mal überlegen. Türen und Fenster sind auch Sammy. Ja, da scharf bewacht und streng gesichert. Na komm, Monsieur. Übers Dach? Ja, ohne Hübschau wäre entschieden weniger zu empfehlen, Herr Graf. Also von unten, durchs Abwasser, wie seinerzeit in Nirvana. Fallspielwiese? Dergleichen kaum im Bereich des Möglichen, indem das die Abwasserleitung hiesigen Orts zu ebener Erde verläuft und sich in einem bewachten Zustand befindet. Sam hatte eine Idee. Ab und an ist er wirklich zu brauchen. In alter Zeit stand gegenüber vom Gericht das Untersuchungsgefängnis. Und dazwischen lief ein unterirdischer Gang, damit die Angeklagten sicher vor den Richter gebracht werden konnten. Sam wusste das. Sam weiß viel. Er wusste auch, welcher Trümmerhaufen das ehemalige Gefängnis war. Und wo Jonas im Schutt wühlen musste, um den Gang zu finden. Eine Stunde später waren wir unter der Erde. Es war eng, etwas muffig, aber sauber und hell. Sammy ließ sein Licht leuchten, auf glatte Wände, die nur einmal unterbrochen waren, durch eine Metalltür mit einem wohlbekannten Zeichen. Drei schwarze Speichen im gelben Kreis. Hierdurch geht's ins alte Atomschutzsystem, Sammy. Fallschneewittchen, weißt du noch? Ach, Herr Hofrat, die BC. Wie wird Sammy auch nur einen einzigen Fall seines Jonas vergessen? Vorsicht, Sam. Ich sag nur Lecithin. Ja, nur zu, brutaler Folterknecht. Dreh an der Schraube. Reib's ein, schmier's dem armen Sam aufs Butterbrot. Immer und immer wieder. Ich werde es ertragen, sieben, ja. Ich werde es ertragen, noch nicht. Tu das, Sammy. Weißt du, was die Tür bedeutet? Wir haben einen Fluchtweg, schnell und gefahrlos. Unter dem Reservat direkt nach Babylon. Falls du den Öffnungscode kennst. Ha, kennt Sammy sein 1x1, hm? Sein Alphabet? Okay, merken für nachher. Wir werden es dann vermutlich eilig haben. Weiter. 3, 4, das Wandern ist es, Jonas, Lust, das Wandern, das Wandern. Der Gang endete an einer schmalen Treppe. 30 Stufen, steil nach oben. Dann ein kleiner Absatz. Rechts und links Wände, darin je eine hölzerne Schiebetür. Undeutliche Geräusche hinter der linken Tür. Ich schob sie vorsichtig zurück, kroch durch die Lücke und war in einer Art Kanzel. 2x2 Meter unter einer hohen Gewölbedecke. Was war das? Gut so, macht sich, sehr schön. Großer Verhandlungssaal, Herr Vorsitzender. Und diese Kanzel? Für den Angeklagten. Ach so. Ob ich mal über den Rand gucke. Nee, Vorsicht, euer Ehrenklavier. Na, Piano, Pianissimo. Der Saal war voll. Voll mit Geräten, Maschinen, Apparaten, Instrumenten, Konsolen, Röhren, Gläsern, Retorten. Alles brummte und summte. Dampfte und stampfte, tickte, brodelte und kochte. Elektroöfen zischten, bunte Lichter zuckten. Frankensteins Labor, wie im Kino. Mittendrin zwei Figuren in weißen Kitteln. Eine klein und bucklig, Igora. Neben ihr ein Mann, groß, etwas gebückt, fahrige Bewegungen, stechende Augen hinter dicken Brillengläsern. Wirre lange Haare, die um seinen Kopf standen, wie ein pervertierter Heiligenschein. Das musste er sein. Frankenstein persönlich. Dr. Victor Ugarte. Gut machen Sie sich unsere kleinen Adolfs, Igora. Wundervoll, Herr Doktor, ganz wundervoll. Sie blühen, sie gedeihen. Die neue Nährlösung scheint Ihnen besser zu bekommen. Viel besser, Herr Doktor, viel, viel besser. Der kleine Dicke hier, ist das nicht ein Prachtexemplar? Kann man nicht schon fast seinen Schnurrbart erkennen? Vollbart, Herr Doktor, Rauschebart. Red keinen Unsinn, Igora. Was macht unser Sonderfall, unser Sorgenkind? Herr Doktor meint den Pharao. Wen denn sonst? Ist er? Jawohl, Herr Doktor, aber sprechen tut er immer noch nicht. Ich sehe ihn mir mal an. Beide gingen durch eine Tür, direkt unter meiner Kanzel. Jonas ging auch, das heißt er kroch. Zurück durch die Schiebetür, über den Absatz, durch die rechte Schiebetür. Und da war ich wieder auf einer Kanzel. Über einem Saal, der kleiner war als der erste. Und in dem es ganz anders aussah. Ägyptisch. Wenn du das sagst, Sammy. Thronsaal eines Pharao. Neues Reich. 19. Dynastie. Glaube ich dir unbesehen. Hier sind sie also gelandet, die Stücke aus der Ausstellung. Aber wo ist die Mumie? Ja, wo ist die Mumie? Auf dem Thron? Nein, Sammy, das ist ein Mensch. Eben hat er den Arm bewegt. Ja. Und? Ein Mann. Groß, mager, dunkelhäutig. Mit ausgeprägter Hakennase und einem langen, schmalen Kinnbart. Er trug einen Lendenschurz und auf dem Kopf einen hohen, runden Aufbau. Ein bisschen wie eine Bischofsmütze. Und nach Bischof sah auch der kurze Krummstab aus, den er in der Hand hielt. Er saß da, steif und fast regungslos, und sah vor sich hin. Auf Ugarte, der vor ihm herumfuchtelte, reagierte er überhaupt nicht. Sag mal, Ramses, was soll das? Was denkst du dir? Gerade mit dir habe ich mir ganz besondere Mühe gegeben. Und auch hohe Kosten haben Herr Doktor nicht gescheut. Sehr richtig, Igora. Kosten, Mühen und Zeit. Ich musste diesen Idioten Juniper kultivieren, sein Vertrauen gewinnen, ihm anvertrauen, dass ich aus der Mumie von Ramses II. Eine genuine Kopie des alten Pharao klonen kann. Und wie, Herr Doktor, das können phänomenal. Ich habe ihm erzählt, dass so eine Kopie ihm alle Fragen über den echten Ramses beantworten kann. Wer die Schlacht von Kadesh gewonnen hat und was weiß ich noch alles. Und das hat er, Herr Doktor, wirklich geglaubt? Als ob ein Klon die Erinnerungen des Originals behält. Ein Trottel, der Mann. Keine Ahnung von Genetik. Als er mir die Mumie brachte und merkte, was ich wirklich vorhatte, da machte er mir eine Szene. Eine Frechheit, Herr Doktor. Eine bodenlose Frechheit. Dafür ist er ja auch bestraft worden, Igora und ich. Ich habe die Mumie präpariert und zerlegt, das Genmaterial isoliert, nach der PCR-Methode kopiert und da mir mehr als ausreichend DNA-Substanz zur Verfügung stand, habe ich dich produziert, Ramses. Du bist ein Pharao, ein Autokrat, ein Tyrann, ein blutdürstiger Krieger. Benimm dich gefälligst auch so. Alarm, Herr Doktor. Geh ans Horn, Igora. Frag die Sicherheitszentrale, was es gibt. Ja, was ist los? Aha. Jemand hat versucht, ins Institut einzudringen, Herr Doktor. Wer hat es gewagt? Man bringe ihn zu mir. Sie, Herr Doktor, es ist eine Frau. Auftritt, zwei riesige Klonkiller mit Lasern. Zwischen ihnen, Sie haben es erraten, Nofretete. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Respekt trotz allem. Sie sah sich um. Verwirrt zuerst, dann immer stärker beeindruckt. Fast verzückt. Sie riss sich los, lief zum Thron, fiel auf die Knie. Majestät, oh großer Pharao, signier dich herab auf deine Dienerin. Machen Sie sich nicht lächerlich. Das ist nur ein Klon. Ein Produkt. Vor mir sollten Sie knien. Ich habe ihn geschaffen. Einen lebendigen Pharao aus einer toten Mumie. Und das ist erst der Anfang, wenn erst die vielen kleinen Adolfs reif geworden sind. Und bald, sehr bald, werde ich in den Osten aufbrechen. Ins Eldorado der Tyrannen. Lenin, Stalin, Ivan der Schreckliche, Chingis Khan, Tamerlan. Durch mein Genie werdet ihr zu neuem Leben, neuen Untaten erwachen. Bravo, Herr Doktor, bravissimo. Man hat mich verfolgt, man hat mich gedemütigt, meine Karriere hat man vernichtet, mein Leben zerstört. Ich werde mich dafür rächen. Babylon, Europa, die ganze Welt wird erfahren, wozu Dr. Victor Ugarte fähig ist. Ich klone Welteroberer, Diktatoren, Tyrannen, Massenmörder, Blutsäufer. Es werden mehr werden, immer mehr, viele. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich, Dr. Victor Ugarte, meine schwarzen Heerscharen, meine apokalyptischen Horden auf die Menschheit loslassen. Ein Chaos wird ausbrechen, eine globale Katastrophe, die Gräuel der Verwüstung, Heulen und Zähne klappern, Berge von Leichen, Ströme von Blut, Armageddon, Götterdämmerung, Weltuntergang. Total beknackt, dieser Klon, bescheuert, Locus Crezi. Amun, steh mir bei. Was für ein melodramatischer Monolog. Ein richtiges, verzeihen Sie, Dr. Ugarte, ein richtiges Schmierentheater. Ramses, der kann sprechen. Und wie, Herr Doktor, wie ein Buch. Nee, wie ein Computer. Psst, wie redest du mit mir, Ramses? Du bist mein Geschöpf. Was ich befehle, führst du aus. Oh nein, Dr. Ugarte, rechnen Sie bitte nicht mit mir. Ich finde Ihr Weltuntergangsszenario abgeschmackt, makaber, richtig krank. Außerdem kann ich kein Blut sehen. Wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken, Igora. Ramses ist ein Fehlschlag. Viel zu brav, Kein Tyrann, wie wir ihn brauchen. Was über Ramses II. In den Geschichtsbüchern steht, ist offenbar stark übertrieben. Wir werden ohne ihn auskommen müssen. Programm Adolf wird intensiviert. Viel zu tun, viel zu tun. Und die Frau, Herr Doktor, die Einbrecherin? Bringen Sie um, Igora. Mit meinem kleinen, scharfen Messer, Herr Doktor, wie Juniper. Genauso, Igora. Zeig diesem entarteten Pharao, wie Menschenblut aussieht. Komm, komm, mein Täubchen, komm zu Igora. Igora wird dir deinen schönen Alter bleiben. Von einem Ohr zum anderen, mit ihrem kleinen, scharfen Messer. Komm schon, komm. Zurück! Misch du dich nicht ein, Ramses, sonst bist du der Nächste. Haltet sie fest! Nein, auf! Sollten wir nicht endlich einschreiten, wo mein über den Dingen schwebender Jonas sagt? Du hast recht, Sammy, es wird Zeit. Laserstrahler, so. Igora und zwei Klonkiller. Eins, zwei, drei. Tot. Alle drei. Meisterschütze Jonas hopste über die Brüstung der Kanzel. Nofretete war keine Amateurin. Sie lief sofort zur Tür, drehte den Schlüssel um. Keine Sekunde zu früh. Nun tun wir uns also doch noch zusammen, Jonas. Teilen wir unsere Ressourcen. Was haben Sie beizusteuern? Mein Laser und ein Hinterausgang plus Fluchtweg. Und Sie noch, Fratete? Ich? Das hier. Eine super Minibombe mit einstellbaren Zeitzügen. Sehr gut. Zum Glück haben Sie mich nicht durchsucht. Die Zeit drängelt, verirrte Anverwesende. Stellt den Knaller ein. Eine Viertelstunde sollte reichen. Na los, versteckt ihn. Und dann ab und zu durchs Mittel. Und Ramses? Nehmen wir ihn mit? Ramses! Mein Pharao, komm zurück. Ja, wo ist er denn? Ramses schritt zur Tür. Kopf hoch, Arme über der Brust gekreuzt. Feierlich. Jeder Zoll ein Pharao. Ugarte und seine Klonkiller hatten ein mächtiges Loch in die Füllung geschlagen. Ramses blieb davor stehen. Majestätisch hob er den Krummstab. Im Namen Amuns, in meinem eigenen Namen, der ich ein Gott bin wie ihr, im Namen aller Götter Ägyptens, fort mit den Waffen, in den Staub, das befiehlt euch Ramses, der Sohn des Ra, der da geliebt wird von Amun, Ramses, der große Pharao. Nofretete, was ist mit der Bombe? Eingestellt und versteckt. Dann los! Hier auf die Kanzel, beeilen Sie sich! Armer Ramses! Armer Pharao! Eine Viertelstunde später, in einem Gang des unterirdischen Atomschutzsystems, Richtung Babylon. Jonas ging voran, dahinter Nofretete. Sammy in meiner Hand leuchtete. Wir hatten es eilig. Aus gutem Grund. Adio, Frankensteinsburg! Adios, Frankenstein! Alias Dr. Victor Ugarte! Adio, Ramses. Ein Jammer, dass wir nicht retten konnten, Nofretete. Und seine Mumie schon gar nicht. Aber die hat Ugarte schon vor Tagen zerschnipselt und zu Genmaterial verarbeitet. Nofretete? Nofretete? Nofretete! Na, diese verschwunden, die flüchtige Ladypsilon. Wieder einmal. Und diesmal für immer. Mir sollte es recht sein. Als ich zu Hause war, rief ich Frau Schrödinger im A an. Wollte ihr erzählen, wie der Fall ausgegangen war. Wer dahinter gesteckt hatte und warum. Aber sie wollte es nicht hören. Interessiert mich nicht, Herr Jonas, absolut nicht. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Mich interessiert nur eins. Was ist mit Ramses? Erschossen, Frau Schrödinger im A. Was? Was ist mit meinem Geld? Reichen Sie Ihre Rechnung ein. Was? Ich habe einen großen Papierkorb. Natürlich kriegte Jonas keinen Euro. Frau Schrödinger im A kriegte was. Einen neuen Posten. Sie wurde nach Albanien versetzt. Zur Regionalverwaltung historisch wertvoller Zwergkirchen. Und da soll sie bleiben, bis sie schwarz wird. Das bald Huhu Amun. Amen. Amen. Batman.